Es ist 14.30 Uhr. Antenne Düsseldorf Nachrichten. Mit Sabine Pielen. Guten Tag. Baden-Württembergs Innenminister Rech hält das harte Vorgehen der Polizei gegen Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 für gerechtfertigt. Bei dem Einsatz gestern waren Dutzende Demonstranten verletzt worden. Im Bundestag haben Regierung und Opposition über die schwarz-gelbe Atompolitik gestritten. Grünen-Fraktionschef Trittin warf Bundesumweltminister Röttgen vor, mit der Verlängerung der Atomlaufzeiten die Sicherheit der Meiler verkauft zu haben. Das Wetter viel Sonne und warm. Und jetzt Nachrichten aus Düsseldorf. Das Sozialticket soll es hier in Düsseldorf geben. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, kurz VRR, hat sich am Mittag auch offiziell dafür ausgesprochen. Unsicher ist allerdings noch die Finanzierung. Das Sozialticket soll 22,50 Euro kosten. Zum Vergleich, ein normales Monatsticket kostet über 60 Euro. CDU, SPD und Grüne im VRR haben sich heute darauf geeinigt, dass keine Stadt und kein Verkehrsunternehmen für das Sozialticket etwas dazuzahlen muss. Das Land soll die Finanzierung sichern. In dem Koalitionsvertrag hatten Rot-Grün auch eine Unterstützung zugesagt. SPD und Grüne kritisieren den Haushaltsentwurf für das Jahr 2011, den OB Elbers gestern im Stadtrat vorgestellt hat. Die Stadt nutze ihre finanzielle Kraft zu wenig, so die SPD. Für Grünen-Fraktionssprecherin Bellstedt kommt das Thema Klimaschutz zu kurz. Man müsse mehr Geld in die Sanierung der Gebäude stecken, um Stromkosten zu sparen. CDU und FDP haben den Haushaltsentwurf verteidigt. Man habe trotz der Wirtschaftskrise im Bereich Soziales nicht gekürzt. Im Dezember soll der Haushalt vom Rat verabschiedet werden. Er umfasst 2,8 Milliarden Euro. Die Düsseldorfer Grünen haben zu einer Solidaritätsaktion mit den Protestlern gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 aufgerufen. Um 16 Uhr wollen sie sich zu einer friedlichen Demonstration vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof treffen. Ähnliche Aktionen sind auch in anderen Städten geplant. In einem Schreiben der Grünen heißt es, das brutale Vorgehen der Polizei gestern gegen die Demonstranten ist völlig inakzeptabel. Es schadet der Demokratie in unserem Land. An der Solidaritätsaktion werden unter anderem die Vorsitzende der Grünen in Nordrhein-Westfalen sowie weitere Grünen-Abgeordnete aus Düsseldorf teilnehmen. Autofahrer, Fußgänger, Bahn- und Radfahrer müssen in Düsseldorf gleich behandelt werden. Das ist das Ziel des neuen Verkehrsdezernenten Stefan Keller. Er wurde gestern vom Rat der Stadt gewählt. Er wird voraussichtlich ab dem 1. Januar 2011 in der Stadtverwaltung das Dezernat für Recht, Ordnung und Verkehr leiten. Bisher war Keller beim Städte- und Gemeindebund NRW angestellt. Keller folgt auf den verstorbenen Werner Leonard. Soweit die Nachrichten aus Düsseldorf. Mehr Meldungen gibt es bei uns im Netz auf antennedüsseldorf.de.